Zum 5. Jahrestag der Wahl von Genossen Kim Jong-un in die höchsten Ämter der Partei der Arbeit Koreas und der Demokratischen Volksrepublik Korea gab es am 11. April im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang eine zentrale Veranstaltung. Daran nahmen teil Kim Jong-nam, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas und Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der DVRK, der Vizemarschall der Koreanischen Volksarmee Fang Byung-so, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK und Leiter der politischen Hauptverwaltung der Koreanischen Volksarmee, Park Bong-ju, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK und Vorsitzender des Ministerkabinetts der DVRK, Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Setka der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK und weitere führende Kader der Partei, des Staates und der Armee, die Mitglieder des zentralen Leitungsorgans der Partei in der Stadt Pyongyang, die Abgeordneten der Obersten Volksversammlung, die Funktionäre der Partei, Militär- und Machtorgane, Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen, die Offiziere und Soldaten der Koreanischen Volksarmee und der Koreanischen Volkstruppen des Innern, die Mitarbeiter der Organe, Fabriken und Betriebe sowie die verdienstvollen Aktivisten in der Stadt Pyongyang. In seinem Referat betonte Choi Ryong-hae in Widerspiegelung des einmütigen Wunsches der ganzen Partei und Armee und des gesamten Volkes sei Genosse Kim Jong-un in die höchsten Ämter der Partei der Arbeit Koreas und DVRK gewählt worden. Es sei ein besonders historisches Ereignis, das eine neue Zeit des Sieges und Gedeihens für die Partei und Revolution und das Vaterland und Volk eingeleitet habe. Genosse Kim Jong-un sei ein großer Mann, der mit der hervorragenden Idee und Führungskraft die Partei und den Staat zum Städtensieg führe und dadurch die größte Blütezeit der Erfüllung der sozialistischen Sache herbeiführe. Die vergangenen 5 Jahre seien bedeutsame und historische Jahre gewesen, in denen sich eine große Umwälzung beim Aufbau des eigenständigen starken sozialistischen Staates vollzogen habe. In dieser Zeit habe Kim Jong-un die wichtigen Fragen der Zeit und der revolutionären Praxis perfekt gelöst, dadurch die Traditionen der im Gebirge Baekdu begonnenen koreanischen Revolution zuverlässig fortgesetzt und den großen Marsch im neuen Juche-Jahrhundert siegreich geführt. Niemand in der Welt könne der Partei der Arbeit Koreas und der Armee und dem Volk Koreas mit einem hervorragenden Mann von Baekdu im Wege stehen. Die eigenständige sozialistische Sache Koreas sei unbesiegbar und stets siegreich. Alle sollen sich um Genossen Kim Jong-un noch fester zusammenschließen und voller Zuversicht für die Verstärkung und Entwicklung der Partei der Arbeit Koreas, das ewige Gedeihen des starken Landes von Baekdusan und den endgültigen Sieg der koreanischen Revolution und der sozialistischen Sache kräftig kämpfen.